Im Jahr 2001 fielen 60 Kinder und Jugendliche einem Mordverbrechen zum Opfer. Die meisten davon mit sexuellem Hintergrund. In einem Land ohne jegliche Moral ist das Abnormale schon längst normal. Nichts reden, nichts hören und nichts sehen, dann wird uns von allen nichts geschehen. Geheucheltem Lächeln, doch ihre Zungen sind scharf. Wird die Lüge zur Wahrheit, weil ich sein kann, was nicht sein darf. Es ist ein seelenloser Ort, hier heißt es aber kein Rest, nicht ein Wort. Es ist ein seelenloser Ort. In diesem gottverdammten Ort. Wer sieht schon die Tränen? Wer fühlt schon den Schmerz? Man sieht keine Wunden bei gebrochenem Herz. Ein Kind ist tot, viele weitere geschändet, kleine Seelen zertrampelt, wer weiß, wo das endet. Mit geheucheltem Lächeln, doch ihre Zungen sind scharf. Wird die Lüge zur Wahrheit, weil ich sein kann, was nicht sein darf. Yes, sir.